Ist Bad. Ist verlassen. Ist Sommer. Ist leer. Ist Schwimmhilfe. Ist Zigarettenstummel. Gebraucht und verraucht. Ist leer. Ist Bad. Ist Dusche. Ist Pfütze. Ist Aussicht. Ist Kacheln im Bad. Ist Pflanze. Ist Grün. Ist Liegegelegenheiten. Ist gestapelt. Ist Neben. Ist Mauer. Ist Autobahn. Ist Freiburg. Ist Glocke. Ist offen. Ist Gegenteil. Ist Zelt. Ist Schutz. Ist verlassen. Ist fauler. Ist Bad.